Nee. Okay, ey, guck mal. Ey, deine Hope lässt auf jedem einen. Und jeder zweite hatte sie schon. Wie deine Lonely, wie Aiken Line. Homie, ich geb dir einen Tipp, halt die Fresse oder der Boss boxt dir Vogel den Schädel ein. Kid, nicht mal geschmacklose Haus wollen dich haben. Denn du bist abschussen wie Oliver Kahn. Bitch, abschussen wie Folterskandal. Pics oder Nacktfotos von deiner Mom. Und deine Round war sehr schwach wie Brothers Keepers. Denn du cuttest mehr als ein Haschisch-Dealer. Ey, schon nach der ersten Line dachte ich, diese Affe sieht garantiert aus wie Flair und der Spastigiat. Und deine Raps haben mehr Karat als ein Edelbesteck. Ey Junge, du drehst am Rad wie ein Segelschiff, Captain. Bitch, guck, ich fahr im Mercedes in Black. Jetzt zu deiner Mom und leg mich ins Bett, yo. Und während Schulkinder im Bobbycar fahren, hören sie das Zuhälter der Volume One im MP3-Player. Ich schick dir drei Player, die dich durchlöchern mit der MP5-Player.